Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 518, nicht klein zu kriegen. Zählt heute gleich doppelt, jawohl. Ich werde jetzt einfach mal mit anderen Themen anfangen. Wir haben später noch ein bisschen Zeit eingeplant für die Community. Die habe ich ja letzte Woche vergessen. Gomme na sai gozaimasu. Ja, kann ich da nur sagen. Also das geht gar nicht. Aber wird heute nachgeholt. Bei WhatsApp sind nicht umsonst immer Warnungen im Netz zu finden, ja. Und warum das so ist, warum zum Beispiel schlechte Idee ist, WhatsApp zu nutzen, sieht man mal wieder, ja, bei dem momentanen Fall, es kann bei bestimmten Konstellationen passieren, dass eure Telefonnummer bei Google indexiert wird. Ihr habt richtig gehört. Nun wird das sogar als Feature von Facebook verkauft. Wer es noch nicht weiß, WhatsApp gehört zu Facebook, ja, und nicht etwa als Bug. Es ist schon klar, dass man nicht als normaler Chatnutzer einfach so auftaucht. Ja, das ist klar. Dennoch wird man meiner Meinung nach nicht davor gewarnt, dass bei Benutzen einer Click-to-Chat-Funktion, ja, wo man auf Seiten einbinden kann, dann auf einmal die Nummer veröffentlicht wird. Weil das muss, da muss man nicht unbedingt davon ausgehen. Click-to-Chat heißt ja, also man hat einen Link auf der Website, wenn man da draufklickt, dann kann man eben mit jemandem in Kontakt treten. Wäre zum Beispiel für die Seite vom Netcast, ja, wäre eine Sache, ja. Ja, und dann ist die Telefonnummer, die eben ihr als Betreiber, ja, oder als Chatpartner registriert habt, ja, und das muss man ja bei WhatsApp, würde dann die Nummer auftauchen, öffentlich und auch noch von Google indexiert werden. Und damit wäre eure Telefonnummer offen im Internet. Was das bedeutet, brauche ich wohl nicht zu sagen. Ja? Vor allem bei Webseiten, die einen größeren Zulauf haben, ja, steht das Telefon dann nicht mehr still. Ja? Und deswegen ist es eine ganz schlechte Idee. Das ist ja auch dann die Handynummer. Damit kann man eigentlich diese Handynummer vergessen. Ja, die kann man abhaken. Bei der Festnetznummer ist noch eine Sache. Dann ist man wenigstens nicht immer diesem Ansturm ausgesetzt. Ja. Aber da könnt ihr dann das Handy auslassen. Also das ist so eine Sache, da wird man eben nachdenklich und tja, wie gesagt, also das ist immer eine gefährliche Geschichte, WhatsApp zu benutzen. Das Realme X3 Super Zoom kommt nach Deutschland. Ihr habt richtig gehört, das war ja noch, letzte Woche habe ich davon noch gesprochen, von dem Realme X3 Super Zoom und habe noch gemeint, ob das jemals nach Europa kommt, ist sehr, sehr fraglich. Aber jetzt soll es tatsächlich sogar explizit in Deutschland auf den Markt kommen, am 12. Juni. Ja, und das heißt, es ist bereits bekommen. 500 Euro zum Verkaufsstart und nochmal ganz kurz die gröbsten technischen Daten. 855 Snapdragon Plus Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Storage und eben, wie der Name schon sagt, eine schöne Zoom-Kamera integriert. Ja. 6,6 Zoll Display, 4200 mAh Akku, ganz ordentlich und eine Bildwiederholfrequenz bei dem Display von 2400x1080 Pixel von 120 Hertz, wer es braucht. Und insgesamt also wirklich eine ganz interessante Konstellation. Und das zu diesem Preis, das muss man sich mal vorstellen, 500 Euro als Startpreis, das ist schon der Hammer. meiner Meinung nach eine echte Alternative, Realme, ja. Jetzt wollte ich eben bei Amazon nach dem Phone suchen und gebe Hammer ein. Ne? Okay, also damit würde ich das Telefon wohl nicht finden, auch wenn es ein Hammer-Telefon ist. Ja. Jetzt mal gucken hier, ob es schon zu bekommen ist. Nein, also auf Amazon ist noch nichts eingetragen. Klar, brauchen das immer noch ein bisschen. Ah ja, hier ist noch was von einem, immerhin über Prime, aber von einem anderen Verkäufer. Immerhin Versand über Amazon. Da ist es 499 tatsächlich, ja. Und auch die 12 GB, 256 GB Version. Eine echte Bereicherung für den Handymarkt, meiner Meinung nach. Realme ist ja bekannt dafür, dass sie auch sehr, sehr günstige Smartphones verkaufen, die aber technisch sehr, sehr gut sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine echte Konkurrenz zu Honor, Huawei und vor allem zu Xiaomi. Letzterer schickt sich ja an, zu versuchen, seine Geräte in Europa zum Premiumpreis zu verkaufen. Schwerer Fehler, meiner Meinung nach. Aber okay, probieren darf man es. Und Realme hier, ein echter Preisbrecher. Das ist ja, also ehrlich gesagt, das ist der absolute Hammer. Das muss man schon sagen. Und Realme könnte hier, wenn es die richtige Publicity bekommt, auch hier davon profitieren, von der momentanen Situation bei Huawei beispielsweise, mit den Google-Diensten, ja. Das würde mich nicht wundern. Für 500 Euro bekommt man hier ein absolutes Hightech-Super-Gerät, High-End, ja. Und da kann man echt nichts mehr dagegen sagen, ja. Der absolute Wahnsinn. Der Smart Speaker Mini ist auch eine Geschichte, wo ich mich gewundert habe die Woche, wie, was, warum. Und dann irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, Mensch, das ist eine gute Idee, was die da machen. Ne? Die Telekom bietet ein Smart Speaker an, der einmal die eigenen Dienste, die Telekom-Dienste eben versorgt, ja. Und gleichzeitig auch parallel nutzbar ein Amazon Alexa-Gerät integriert hat in diesem Gerät. Somit hat man quasi zwei Smart-Home-Geräte in einem, ja, was dann eben den Einsatzbereich noch weiter erhöht. Der Preis von einmalig 50 Euro ist schon mal nicht schlecht. Das Besondere aber daran beim Kaufpreis ist, man kann das Gerät auch für 1,95 Euro im Monat mieten. Mindestvertragslaufzeit sind da 12 Monate. Und bei der technischen Entwicklung, muss ich sagen, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee. Weil dann lohnt sich das auf jeden Fall, das Gerät zu mieten, statt zu kaufen. Ne? Bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten, wenn man das dann quasi zurückgibt sozusagen und ein anderes beispielsweise nimmt, ist dann doch schon die Chance hoch, dass man dann eben ein anderes, neuwertigeres Gerät kriegt, wenn nicht sogar so ein Update automatisch erfolgt, dass er ein Mietgerät ist. Finde ich eine gute Sache und damit ja, können sich noch mehr Leute eben so ganz locker mal einen Smart Speaker reinstellen. Die Telekom verspricht besonderen Datenschutz, weil man nicht immer dieses quasi den Amazon-Dienst nutzen muss, sondern für viele Sachen wird eben der voreingestellte Magenta-Assistent benutzt, den man auch tatsächlich dann mit Magenta anspricht. Ja, hallo Magenta, ja? Tatsächlich. Und wie gesagt, parallel kann man dazu halt auch das Amazon Echo drauf laufen lassen bei Sachen, die jetzt eben zum Beispiel von Magenta Smart Home, Magenta TV nicht unterstützt werden. Auch interessant ist, dass der Magenta Assistent als Freisprechgerät für die Festnetztelefonanlage von der Telekom ausgelegt ist und damit zusammenarbeitet. Man hat also hier quasi ein Freisprechgerät für die Festnetznummer ebenfalls in diesem Gerät integriert. Das, was man hier bei Amazon beispielsweise mit einem zusätzlichen Adapter, ja, mit einem zusätzlichen Gerät hier dann ja, koppeln müsste, geht hier auch ohne. Eine schöne Sache. Wie gesagt, ab 50 Euro das Smart Speaker Mini, das größere Modell, der Magenta Smart Speaker ohne Mini, ja, kostet eben 100 Euro. Der kleine hat zwar einen nicht so tollen Lautsprecher drin, aber einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, so dass man ihn auch über eine richtige Power-Stereoanlage raushauen kann und dann eben hier die vollen Musikdienste und so weiter nutzen kann. Auch Bluetooth ist mit eingebaut, was eben das Ganze abrundet, so dass man auch mit jedem Smartphone eben Musik abspielen kann und damit auch seine alte Stereoanlage, ja, beispielsweise, oder seinen alten Aktivlautsprecher beispielsweise eben Bluetooth-fähig machen kann. Coole Sache. Ja, ich darf heute nicht so viel Zeit verbraten bei den einzelnen Themen. Immer die Zeit im Auge behalten, so, weil, wie gesagt, viele Community-Sachen müssen wir besprechen. Xiaomi Mi Mix 4. Ziemlicher Mi-Dings. Da gibt es sowas so Mi. Ja? Also das ist schon dreimal Mi, ne? Xiaomi Mi Mix. Ja? Mi. 4. Jedenfalls, das wird, oder das Teil wird persönlich betreut von dem Vice President Yang Che. Das heißt, dieses Projekt liegt ihm besonders am Herzen. Man sieht hier ein Rendering, ein erstes. Und ich muss sagen, das wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn das hier so auf den Markt käme. Das Der Screen beispielsweise ist also nicht nur so ein bisschen abgerundet am Rand, sondern der geht um das Handy herum noch zu einem Streifen auf der Rückseite übergehen. Das heißt, auf der Rückseite hat man links und rechts noch einen Streifen, so ein fingerbreiter Streifen-Display auf der Rückseite. Das finde ich mal wirklich sehr, sehr schön. Die Anzeige beispielsweise für den Akku und Statusanzeigen, die sollen auf der Seite sein, ja, dort wo auch der Außeneinschalter natürlich Softkeys dann sind und die Lautsprechertasten. Das heißt, man hat hier auch keine Statuszeile mehr oben, die ist jetzt auf der also quasi auf der Seite des Smartphones. Und hat dann natürlich das komplette Display frei für die Apps beispielsweise. Wahnsinn, meiner Meinung nach. Mal sehen, wie sich das entwickelt, ob das dann auch tatsächlich rauskommt. Dieses My Mix Alpha Concept Smartphone, das ist ja wohl weg vom Fenster. Ja, das werden wir nie sehen. Aber das hier hat einiges drin, was bei dem My Mix Alpha quasi ja in Aussicht gestellt wurde, ja, und dieses Hyperbolic Display, ja, hat auch 120 Hertz und man darf also wirklich sehr darauf gespannt sein, wie die weiteren technischen Daten sind. Und wenn sich der Vice President selbst drum kümmert, dann darf man auch hoffen, dass das tatsächlich auf den Markt kommt. Wann, das weiß man natürlich noch nicht, ganz klar. Aber das ist wirklich so ein Gerät, wo ich mal wieder sagen würde, Mensch, das ist mal wieder ein richtiges, neues, anderes Smartphone, das noch niemals da gewesen ist. Punkt, aus, Ende. Endlich mal wieder. Die meisten sind ja einfach nur, ja, minimal anders, minimal verschieden. Kann man kaum noch unterscheiden, wenn man die so sieht. Ja? Und das hier, das wäre mal wieder richtiges, was richtig Neues. Nur eine Sache sehe ich hier, ein Cover kann man bei dem Teil komplett vergessen. Schlicht und ergreifend geht nicht. Hoffen wir, dass es dann auch gut geschützt ist. die Firma, die Nokia 9 PureView Kameras gebaut hat, hört auf in der Smartphone-Industrie. Die haben also sich zurückgezogen bei der Produktion oder von der Produktion von diesen Kameras. Und damit ist natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mit den Kameras bei den Nokia-Geräten. Insgesamt muss ich sagen, ist es momentan bei den Nokia-Geräten extrem ruhig geworden. Keine Ahnung, was das soll, ob das mit dieser momentanen Covid-19-Krise zusammenhängt. Man hört fast nichts mehr davon. Das ist sehr bedenklich, weil auch die Amerikaner wohl hier ihre Hände ausgestreckt haben gerade, ja, in Richtung Nokia und Ericsson. Allerdings ist da, muss ich sagen, auch die Frage, ob da diese Telefone überhaupt davon betroffen sind. Es sind ja mittlerweile Sparten, ja. Muss man mal gucken. Aber dennoch muss ich sagen, dieser Rückzieher von dieser Firma, die übrigens Light heißt, also die Firma heißt Light, die geht da jetzt, ja, mal wieder andere Wege, hat eine Partnerschaft angekündigt mit Xiaomi und Sony allerdings. Nur wie da eben dann die Aussage reinpasst, dass sie sich aus der Smartphone-Industrie zurückziehen, ist natürlich sehr, sehr fraglich. Also man macht zuerst diese Ankündigung einer Partnerschaft und dann zieht man sich zurück. Das schreit sehr nach Aktienmanipulation oder nach Gläubigermanipulation. Ja. Es sieht wohl schlecht aus, aber das sind natürlich alles nur Spekulationen. Eins scheint jedenfalls sicher zu sein, Light liefert keine Kameras mehr an Nokia und damit steht Nokia vor einem Problem, denn das war ja eines der herausstechenden Merkmale, die PureView Kameras, die da eben verbaut wurden. HTC gibt nicht auf, auch hier heißt es, ja, nicht klein zu kriegen. Also ich erwarte ja jeden Monat, dass ich euch mitteilen muss, dass HTC pleite gemacht hat. Und HTC oder hat sich oder dass HTC sich komplett zurückzieht vom Smartphone-Markt. Aber immer wieder wird man überrascht. Ja, die sind einfach nicht tot zu kriegen. Jetzt bringen die wieder ein neues Gerät raus. Allerdings, bevor ihr jetzt in Jubelstürme ausbricht, es ist also ein Mid-Range-Gerät im unteren Segment, würde ich fast mal sagen. Ja, naja, vielleicht auch ein Mid-Range-Gerät. Ja, ich möchte das jetzt nicht noch weiter klassifizieren. Das muss dann jeder selbst sehen. Angeblich soll das Desire 20 Pro, so heißt das Gerät, ja, Desire 20 Pro, soll ein 6,5 Zoll LCD-Display haben mit FHD-Plus-Auflösung, ein Snapdragon 660 bzw. 665, da merkt man es deutlich, dass es eben ein Midrange-Gerät ist, und 6 GB RAM. Die Geräte sollen mit Android 10 herauskommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mehr weiß man noch nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ankündigung hat mich sehr überrascht, ja, und ich frage mich, wo die überhaupt noch, also die Leute herkriegen, die solche Designs, Smartphones-Designs machen können, oder dieses ist bereits noch eines der letzten Geräte, die eben, wo eben diese Planung schon vorhanden war, ja. Ich gehe fast mal davon aus, weil die komplette Riege ist ja weg, die Smartphones designt hat. Die ist ja weg, die ist teilweise zu Google gegangen und teilweise auch woanders hin, aber ich glaube, über 1000 Mitarbeiter sind zu Google gewechselt. Das war schon ziemlich klar, dass es damit dann vorbei ist, eigentlich, aber man sieht, es kommen immer wieder neue Geräte raus. Ja. Auf der einen Seite finde ich natürlich die Beharrlichkeit da schon beachtenswert, auf der anderen Seite frage ich mich, ob das in diesem Segment überhaupt noch gut gehen kann. Ich meine, wir haben eben zum Beispiel gehört, 500 € für das Realme X X3 war das, glaube ich, ja genau, X3 Super Zoom, ja, was das alles für Power-Ausstattung hat, für 500 Euro. Also wenn ich mir diese Daten jetzt angucke von HTC, da muss ich dann sagen, dann würde es 300 Euro kosten. Das ist schon unrealistisch, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass die hier auch was reißen können, zumal in diesem Segment bis 300 Euro, ja, aber ja auch tatsächlich schon Platzhirsche da sind, ja, wie zum Beispiel auch einige Geräte von Oppo, Vivo, ja, und so weiter. Auch Realme hat noch günstigere Geräte. Ich weiß nicht genau, wo das hier die Leute zum Kaufen bewegen soll. Aber okay, vielleicht weiß HTC mehr oder auch nicht. Das Ukitel WP7, ein nächstes Gerät, wo mir sehr, sehr gut gefällt, ja, das ist, da habe ich ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das ist jetzt erhältlich, ja, das ist jetzt am 12. Juni ebenfalls gestartet, ja, für einen Preis von 449 Euro, ja, und da sind ebenfalls die technischen Daten sehr, sehr gut von dem Ukitel WP7. Das hat allerdings auch noch interessanterweise ein Infrarot-Nachtsichtgerät drin. Auch das hatte ich letzte Woche erwähnt. Ja? Und einige gute Kamerasensoren. Also ihr merkt schon, die haben sich da auch was überlegt. Ich meine, gut, die UVC Desinfektionsmodule und das sogenannte Ultra Flashlight Torch, ja, das macht mich jetzt nicht wirklich ja, besonders positiv gestimmt, ja. Ich finde das mit diesem UVC sehr gefährlich. Das ist kein Spaß, UVC. Ja, man kann damit Gegenstände desinfizieren, aber UVC-Strahlung ist sehr schädlich. Da braucht man sich über Mobilfunkstrahlen keine Gedanken mehr zu machen. Das ist nämlich ionisierende Strahlung, während Funkstrahlung keine ionisierende Strahlung ist. Und das heißt, dass das wirklich schädlich ist, wenn man damit Unfug treibt. Das heißt, Schutzbrille, Schutzkleidung erforderlich, wenn man damit rumhantiert. Ja? Und dann hat man das als Modul hinten am Smartphone dran. Ja? Ist schon wirklich eine schwierige Geschichte. Ich sehe schon, dass dann da einige Leute hier draufkommen oder mal gucken, was ist denn das? So gucken mal rein, ne? So, was hast du denn da dran? So, und schalten das UVC-Licht ein und klotzen da voll mal in das UVC rein. Ne? Nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Aber okay, wie gesagt, darauf kommt es ja nicht an. Man muss ja diese Module nicht kaufen. Ich kann es auch nicht empfehlen. Die Torch vielleicht schon, weil das Ukitel WP7 ist ein ausgesprochenes Outdoor-Gerät, extrem robust und damit natürlich auch für Geocacher sehr, sehr interessant. Und diese Taschenlampe, die hat es natürlich in sich. Da wird alles taghell, das ist ein richtiges Powerteil. Und wenn ich das richtig sehe, ist da auch ein zusätzlicher Akku noch mit integriert. Was natürlich das Ganze sehr sinnvoll machen würde. 8000 mAh Akku ist sowieso schon im Gerät. Das heißt, dem super Outdoor-Einsatz steht da nichts im Wege. Das könnte das ultimative Geocaching-Phone werden. Die, wie gesagt, die Infrarot-Nachtsichtkamera ist auch beim Geocaching mehr als nützlich. Ja? Und ich finde das Teil schon sehr, sehr cool. Auch GPS-Systeme, wenn wir schon von Geocaching sprechen, werden gut unterstützt. Und zwar 4 Stück: GPS, Beidou, Galileo und GLONASS. Das heißt, man hat hier maximale Abdeckungsgenauigkeit durch Galileo und auch weltweit einsetzbar durch die verschiedenen Systeme. Eine wunderbare Sache. Und damit, wie gesagt, das Gerät für den Einsatz im harten Geocachern fällt, ja. wie gesagt, der Preis 449 € ist der absolute Hammer. Auch hier gibt es nichts dran auszusetzen. Technische Daten habe ich letzte Woche schon soweit vorgelesen. Da ist ebenfalls nichts dran zu mäkeln. Und somit wird es immer enger für Firmen, die meinen, sie können für ihre Top-Geräte immer noch mehr als 500 € verlangen. Ja. Langsam wird es wieder spannend, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Und davor habe ich ja auch schon einige Zeit gewarnt. Das Einzige, was hier gegen das UGTEL spricht, dass das ein Mega-Erfolg wird, aber das muss es ja auch nicht sein. Hauptsache, man hat ein gutes Smartphone. Ist mir doch egal, ob das Smartphone ein Erfolg wird oder nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Davon habe ich eh nichts. Ja. Nein, aber wenn man sich jetzt fragt, naja, das wird ja nicht Samsung verdrängen jetzt, ja, also kann es ja nicht so gut sein. Das ist Quatsch, ne? Das wird nur deswegen nicht so bekannt werden wie ein Samsung oder ein Xiaomi, weil das eben nicht so beworben wird und weil es hier keine Distributoren gibt, die zum Beispiel das in Verbindung mit Netzbetreibern unter die Leute bringen. Das ist halt immer noch die Realität. Normale Nutzer gehen in ein Handyladen oder gucken auf Amazon, ja, und gucken, was kostet 1 € mit Vertrag, was wird da angeboten, fertig, ne? Und dann kriegen die das und dann kriegen die meistens furchtbar schlechte Samsung-Handys in manchen Shop angeboten, ja, also so nicht die Top-Modelle, sondern die furchtbaren Low-End-Dinger, ja, und kriegen gesagt, was für ein tolles Gerät sie haben. Na, jetzt, bis sie dann zu jemandem kommen, der sich damit auskennt und sagt, was hast denn da dir für einen Dreck aufschwatzen lassen? Ja, und dann sind sie halt, gehen sie entweder in die Abwehrstellung oder sind enttäuscht. Naja, egal. Wie auch immer, das wird der Grund sein, ja, aber das ist ja auch egal. Die Leute, die sich damit auskennen, werden sicherlich auch das zu würdigen wissen. Genauso wie das Xiaomi Mi 10 jetzt eingestehen muss, ja, dass ein Preissturz notwendig ist. Zwar hält das sich noch in Grenzen, ja, aber Xiaomi hat es wohl jetzt langsam gelernt, wir könnten doch nicht so viel verlangen, wie wir es ursprünglich wollten, ja. In Europa ist das ja jetzt gestartet auch oder ist erhältlich für, ich glaube, 799. Deswegen sind diese Preise, die ich hier jetzt sehe, die sind weit drunter. Das sind die Dollarpreise, umgerechnet von den chinesischen Preisen. Da versucht natürlich Xiaomi in Europa auch abzuzocken. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Finde ich nicht gut, Xiaomi. Überhaupt nicht gut. Von hier, ne? Jedenfalls werden beide Modelle, sowohl die 8 GB mit 256 GB Storage und 12 GB mit 256 GB Storage, $42 günstiger. Wie gesagt, ist nicht die Welt. Aber man muss auch sagen, die kleinste Version kostet jetzt in China $566. Die große $622. Da könnt ihr das sehen, wo die Probleme liegen in Europa. Ne? Also, da hoffentlich haben die sich da nicht verschätzt. Oder ehrlich gesagt, ich fände es eigentlich ganz richtig, wenn sie sich damit verschätzt hätten, weil diese Abzocke geht mir wirklich auf den Senkel. Ja? Und ich habe es schon mal gesagt. Ich bin da schon etwas hart, das ist mir klar. Qualität hat seinen Preis, das ist richtig, aber man muss auch bedenken, dass die technologische Entwicklungen immer weitergehen, sehr, sehr schnell weitergehen und dadurch auch ein Preisverfall stattfinden muss bei Geräten, die eben nicht das absolut technisch Machbare bringen. Und das gibt es eigentlich kaum auf dem Markt. Ja. Das sind höchstens mal die neuesten Mate-Geräte von Huawei, wenn die rauskommen und das auch dann nur für ein paar Monate und dann sind die wieder normal. Ja. Und deswegen sehe ich das da sehr, sehr kritisch mit den Preisen. Und dass es anders geht, sieht man ja auch bei so Firmen eben wie Ugitel oder Realme gerade. Power muss nicht teuer sein. Xiaomi Mi Band 5 ist eingetroffen, beziehungsweise nicht bei mir eingetroffen, sondern ist auf dem Markt eingetroffen. Ja. Es ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem alten Band, 20% größeres AMOLED-Display. Es gibt 8 verschiedene Farben zur Auswahl, ein magnetisches Ladesystem und auch eine Batterielebenszeit oder Akkulebenszeit von 15 Tagen. Ja. Aber man geht davon aus, dass nur 7 Tage tatsächlich dann nutzbar sind, wenn man also immer die Herzfrequenzmessung anhat. Ja. Damit kommen sie auch in den Bereich von dem Honor Band. Gut, wie auch immer. Die gleich, was mir aufgefallen ist, achso, vielleicht noch ein Blutsauerstoffsensor ist ebenfalls drin. Das ist, finde ich, mittlerweile auch wichtig zu erwähnen. Ich habe mir hier die Watchfaces angeguckt. Ich sehe hier gerade das Bild von den Watchfaces. Und das sind von jeder Sorte, ja, so 6 verschiedene Typen drauf. Ja, also von Conan. Ich sehe hier einen Haufen Conan Sachen. Ne? Ein Haufen Hatsune Miku Watchfaces. Und ein ganzer Haufen Neon Genesis Evangelion Watchfaces. Wie genial ist das denn? Aber ich muss dazu sagen, was bleibt in Europa denn dann davon noch übrig? Das ist die bange Frage, weil dieses Bild ist garantiert für den chinesischen Markt mal wieder. Man kennt das ja auch von den Honor Bands, wo es da sehr lange braucht, bis überhaupt mal genug Watchfaces herauskommen. Und die Auswahl ist immer noch im Vergleich zu dem chinesischen Markt geradezu lächerlich. Ja, das ärgert mich immer sehr. Weil, wenn ich mir das so ein Band kaufen würde, dann nur wegen den Miku Hatsune und Detektiv Conan Watchfaces. Ein anderes Argument würde es für mich nicht geben. Aber das ist ein gewichtiges Argument. Ja. Und ohne Garantie, dass diese Watchfaces auch in Europa dauerhaft gibt, keine Chance. Keine Chance. Ja, und SpongeBob gibt es auch noch. Zumindest in China. Gut, nächstes Thema. Ich habe ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen. Es gibt jetzt Android TV als Stick geplant, also so als Dongle für hinten an Fernseher mit dem Codenamen Sabrina. Und jetzt gibt es auch noch ein paar Spezifikationen davon zu lesen. Die Jungs bei XDA haben da einiges herausgefunden, die Leute bei XDA, ja, klar. Das Teil soll 2 GB RAM haben, ein AM Logic oder M-Logic S905X2 Chipsatz soll drin sein, also Quad-Core CPU mit einem 4-Arm Cortex A350 CPU-Kerne, ja. Und das alles mit 1,8 GHz getaktet. Eine Mali G31 GPU ebenfalls vorhanden. Das dürfte ausreichend sein, insbesondere für 4K mit das Standard heißt, glaube ich, 4K P75, ja. Und Ausgabe von H265 Video Inhalte. Das ist nicht schlecht. Auch die Ausgabe 4K mit 60 Hertz, mit 60 Frames pro Sekunde über HDMI 2.1. Es ist also super für die Leute, die damit schon was anfangen können an ihren Geräten. Ja. Und damit ist eigentlich dem weiten Einsatz von diesem Android TV steht da eigentlich nichts mehr im Wege. Höchstens noch der Preis, das wird sich dann rausstellen. Gleichzeitig kann man das natürlich dann auch als ein, so ein Chromecast Ultra Ersatz nutzen. Ja, vielleicht wird das ja sogar der Chromecast Ultra Ersatz. Mal sehen. Ja, ich sage das deswegen, weil auch da schon ein Game Mode für dieses Sabrina-Device angekündigt ist. Das Sabrina-Device. Uiuiui, hoffentlich findet es niemand in den falschen Hals. Also, wie auch immer. Dieser Game-Mode verspricht jedenfalls reduzierte Latenzzeiten für Spiele, was ja extrem wichtig ist. Und damit eben auch ein besserer Zugang zu dem Google Stadia. Ja. Mal gucken, was davon dann übrig bleibt, wenn es auf den Markt kommt. Klar ist, der Preis, das Wichtigste, ist noch nicht raus. Ja. Auch interessant wäre, ob es da eine Möglichkeit gibt, direkt LAN anzuschließen. Klar, Wi-Fi ist natürlich vorhanden, aber es sollte durchaus auch eine Möglichkeit sein, hardwaremäßig eine Buchse anzuschließen. Einen Adapter anzuschließen, damit man eben Ethernet direkt verbinden kann. Gerade bei alles, was mit Gaming zu tun hat, geht Wi-Fi gar nicht. Ganz einfach. So, weiter geht's im Text. Was hatten wir noch? Jetzt kommen wir mal zu dem Huawei-Blog. Ja, ich mach da mal ein bisschen ran, auch wenn ich mich da wieder leicht reinsteigern kann, ja. Huawei macht klar, entweder kommen die Firmen nach China oder man verliert Huawei als Kunde. Ja. Das ist nicht etwa auf dem Mist von Huawei gewachsen, sondern die werden quasi dazu gezwungen und das ist auch so eine Art Retourkutsche. Ich finde es auch ganz legitim. Viele Firmen werden dadurch pleite gehen. Das kann ich ganz klipp und klar sagen. Durch diese Aktionen, die aber von der USA her ausgelöst wurden, ja, werden etliche Firmen pleite gehen, weil wenn die Huawei als Kunden verlieren, ist es vorbei. Warum ist Huawei denn so wichtig für diese Zulieferer? Ganz einfach, weil nämlich Huawei gerade in diesem Quartal zur Nummer 1 bei den Smartphone-Lieferanten ist. Ich hab's euch gesagt. Ja, ich weiß, das sag ich gerne, ne? Aber manchmal hasse ich es auch manchmal immer recht zu behalten, ja. Aber es war klar. Es war unabwendbar. Ja. Trotzdem, dass Huawei keine Google-Services mehr hat bei den neuen Smartphones, ja, haben die es geschafft, Samsung vom Platz 1 zu verdrängen und haben tatsächlich, zumindest mal in diesem Quartal, ja, die Nummer 1 Position der Welt übernommen, was Smartphones anbetrifft. Ich hab's euch gesagt, die Leute, die werden Smartphones weiterhin in Massen verkaufen, ob Google-Services drauf sind oder nicht. Man muss nämlich eines bedenken immer. Wenn wir so reden, ja, was sollen wir denn ohne Google. Es gibt Teile in der Welt, die sagen, was wollen wir denn mit Google? Wir können mit denen nichts anfangen. Ja? Ganz China hat kein Google Services. Die haben kein Google. Die haben ihre eigenen Sachen. Ja? Es gibt noch einige andere Länder, wo Google lange nicht den Stellenwert hat, wie jetzt zum Beispiel in Europa oder in den USA. Aber Europa und USA sind eben nur ein Teil der Welt. Ja. Und wenn dann eben so Spezialdinger, Spezialservices angeboten werden und hier Huawei auch noch mit seinen eigenen Diensten kommt, dann ist das eben oft kein Hinderungsgrund mehr. Und somit kann eben auch Huawei überleben, auch ohne Google-Dienste. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Ja. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel Visionox, ja, ich habe auch da letzte Woche davon gesprochen, die bieten jetzt ein marktfähiges System an, um Kameras unter dem Display, ja, zu nutzen, gut zu nutzen. Auch wenn Oppo jetzt da dagegen schießt und natürlich ganz klar, weil die sauer sind, dass sie diese unter Display-Kamera nicht bekommen haben, sondern Huawei. Ja. Visionox hat diese Unterbildkamera, sage ich mal, unter dem Bildschirmkamera, ja, exklusiv Huawei für dieses Jahr versprochen. Kein anderer Hersteller bekommt die. Und das bedeutet, dass die besten Kameras unter dem Screen von Huawei kommen werden. Sehr, sehr interessant. Und klar, dass dann Firmen wie Oppo natürlich da sauer und neidisch werden, ne, klar. Und sagen, ach, die unter Bildschirmkameras, da sollte man sich drauf gefasst machen, dass es noch keine gute Erfahrung wird. Ja, genau. Leute, das sind Selfies, ja, Selfies. Ja, die merken das noch nicht mal. auf jeden Fall ist das zum Beispiel ein Zeichen dafür. Also Visionox sagt, Moment mal, also Huawei ohne Google Services, ja, aber trotzdem, das ist der wichtigste Kunde, ja. Egal ob Oppo, Xiaomi oder sonst irgendwer die Google Services weltweit verkaufen kann, das interessiert nicht. Uns ist wichtig Huawei, weil da machen wir dann Geld damit. Und genau so sieht das aus. Huawei selbst wird ebenfalls nicht hier so extrem weiterleiden. Leiden unter diesem Vorgang. Natürlich, klar, gab es da Einschnitte. Das ist ganz klar. Das hat auch Huawei mehrfach betont, dass es harte Einschnitte sind, die durch diese Repressalien von der USA hier verursacht wurden. Das ist ganz klar. Also ganz spurlos geht das nicht vorbei. Aber die Patentstudie zum 5G-Mobilfunk hat gezeigt, und auch das habe ich erwähnt, ja, entweder mit Huawei oder zweite Klasse. So sieht's aus. Und genau das wurde jetzt auch gezeigt, denn trotz dem Bann der USA werden Firmen, auch in den USA, aber Millionen von Dollar zahlen wegen den Patenten, die exklusiv bei Huawei liegen, weil die haben diese Technik maßgeblich mitentwickelt. Das sieht man ganz, ganz deutlich, ja, auch nicht nur bei den Patenten, ja, sondern auch bei den letztlich tatsächlich faktisch vorhandenen technologischen Ausrüstungen, die es gibt für 5G, die kommen fast alle von Huawei, und alles, was nicht von Huawei kommt, ist minderwertig und kann auch teilweise nicht zeitgerecht geliefert werden. Und deswegen stellt diese Studie ganz klar fest, dass sehr, sehr, sehr, sehr viel Geld fließen muss an Huawei, egal ob dieser Bann existiert oder nicht. Ja, deswegen wird zwar auch diskutiert darüber, ob man Patente, die Amerikaner tun tatsächlich darüber ernsthaft diskutieren, ob die Patente von Huawei als ungültig erklärt werden sollen. Das muss man mal vorstellen, ja. Also, da gibt's kein Recht und keine Ordnung mehr. Wirklich. Gar nichts mehr gibt's dort. Die machen, was sie wollen, ja. Aber nehmen wir mal an, sie machen das, alle Huawei-Patente ungültig, dann hoffe ich doch, und davon gehe ich auch aus, und da werde ich auch bestimmt recht behalten, dass China dann sagen wird, okay, dann werden wir alle US-Patente in China für nichtig erklären und die Firmen dürfen machen, was sie wollen. Und was das geben wird, das brauche ich ja nicht zu sagen. Ja. Damit wird dann eben das goldene Zeitalter der Technik anfangen, weil dann die Knebelung durch die US-Firmen aufhören, die ja die ganze Zeit, ja, im Patentbereich die Nase vorn hatten. Ja. Und schön hier zu sehen, dass Huawei diesen Markt mit den eigenen Waffen schlagen kann. Ja. Und wenn dann auf einmal das ungültig erklärt wird, dann gibt es natürlich auch die Retourkutsche, da bin ich sicher. Und dann werden wir wesentlich günstigere und bessere Technik haben, ja, mittelfristig, kurzfristig wird es dann natürlich dann auch weitere Sanktionen geben, Sperrungen geben, vermutlich werden erstmal alle Einfuhren kurzzeitig eingestellt, bis man merkt, okay, es geht gar nicht ohne, und dann wird es wieder zugelassen, sukzessive, Schritt für Schritt, und dann haben wir auf einmal einen Markt, der vollkommen losgelöst ist von irgendwelchen US-Einschränkungen. Dann wird man mal sehen, wie weit die Menschheit nach vorne kommt ohne diese Sachen. Egal. Vorwurf ist ja immer, dass Huawei laut Gesetz verpflichtet ist, den chinesischen Staat da mit an Bord zu holen für Spionage und so weiter. Das ist so natürlich nicht haltbar. Dieses Gesetz wurde von Experten mehrfach geprüft, unter anderem auch von Clifford Chance, einer Firma aus Großbritannien, dass eben das chinesische sogenannte Intelligence Law keine Firmen dazu bringen kann zum Spionieren. Das ist falsch. Ganz einfach. Also das ist falsch. Das Gesetz ist nicht befähigt, die Firmen dazu zu zwingen. Ganz im Gegensatz zu den US-Gesetzen, die hier verabschiedet sind, zum ersten und in Aktion sind. Und niemand spricht darüber. Es ist mir unbegreiflich. Ich werde den Artikel verlinken. Unter anderem, ja, der Electronic Communication Privacy Act von 1986. Dann ein weiteres amerikanisches Gesetz, das sich Foreign Intelligence Surveillance Act nennt. Dann der US Cloud Act. Und in Australien zum Beispiel auch noch der Assistant and Access Bill, auch als Anti-Encryption Law untertitelt. Und all das ist tatsächlich eine Gefahr für die Menschen, für die Firmen, denn die werden dazu wirklich verpflichtet. Ganz im Gegensatz zu dem chinesischen Gesetz, das die Firmen nicht dazu verpflichtet. Ganz einfach. Lest das mal durch, ihr werdet erstaunt sein, ja, was da kommt. Ihr könnt hier auch Wikipedia zum Beispiel zu Rate ziehen, zu diesen einzelnen Acts, aber eigentlich nach den Anschlägen von 2001 dürfte es eigentlich klar sein, das ist damals durch die Presse gegangen, aber man spricht eben nicht gern davon, ne, weil das sind ja die Guten, ne, dass eben die Firmen zu allem Möglichen gezwungen werden dürfen und sie dürfen noch nicht mal darüber reden, auch das ist ein bekannter Begriff geworden, die sogenannte Gag Order, das bedeutet, die Firmen dürfen keinen Kommentar zu diesen Sachen abgeben. Ja, so sieht's aus. Und das ist die Realität, mit der wir zu kämpfen haben und nicht die unhaltbaren, falschen, verlogenen Vorwürfe, die hier seitens der USA an China gestellt werden. Und sowas macht mich wirklich fuchsteufelswild. Somit natürlich auch hoffe ich, dass hier auch weiterhin Huawei sich durchsetzt, so wie sie es jetzt auch seit über einem Jahr machen gegen die Amerikaner und dass sie weiterhin auch von ihrem Geschäft was haben. Ja. Mittelfristig muss ich ganz klar sagen, werde ich das natürlich nicht mehr so positiv beurteilen. Ich habe ja auch schon gesagt, dass Huawei auch nicht mehr bei mir die Nummer 1 ist bei den momentan Smartphones, die in Frage kommen, die ich mir kaufen würde, weil auch die eben mittlerweile von den Preisen her ein bisschen zu teuer sind. Ich denke, dass sie immer noch in so einem Bereich sind, wo man sagen kann, also mess with the best, die like the rest. So, Huawei hat auch noch einen Plan, und zwar den Mate 40 Launch, ja, der erwartet wird im vierten Quartal und der soll stattfinden. Also da ist termingerecht noch alles okay. gut zu hören. Ja. Ihr wisst ja, die Mate-Reihe ist sozusagen die Top-Reihe. Ja. Und die P-Reihe bringt dann die Technologie, die das Mate 40 als erste, als Pionier quasi rausgebracht hat, bringt die dann in einem, sagen wir mal, mehr Mainstream-Markt. Ne? Aber das Mate 40 ist wirklich immer, wie man so schön sagt, top-notch. Ja? Und da darf man auch wieder einiges erwarten davon. Viel gibt es hier nicht Neues an technischen Daten, aber ich wollte eben nur mal rausposaunen, dass die in ihrem Zeitplan liegen. Trotz allen Drohungen wieder mit den Chipsätzen und so weiter, was ja da die Probleme sind, dass eben Chip-Lieferanten verboten kriegen, die Chips an Huawei zu liefern. Kein Problem, alles im Lot. Es wird erwartet, dass in diesem Gerät ein Kirin 1020 oder ein Kirin 1000 steckt, das weiß man nicht 100%. Und der ist eben auch offenbar verfügbar. Da hat Huawei sehr weit gedacht, natürlich. Es ist schon lustig zu sehen, wie die immer wieder sich da so winden und drehen können, dass es eben doch klappt. Ja, nicht schlecht. Kostet wahrscheinlich aber ziemlich viel Nerven und auch viel Anstrengungen. Das wird sich dann zeigen, wie das, wenn das längere Zeit so geht, wie sich das dann entwickelt, ob sich das dann nicht auch auf die Unternehmenskultur niederschlägt, weil es ist ein ganz schön großer Druck auf alle, sowohl auf die Führungsetage als auch auf die einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen. Das muss man schon sagen. Da gibt es Berichte von, dass die Mitarbeiter dort auch freiwillig Überstunden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag führen. Einige leben schon in der Firma nur, um die Widrigkeiten zu kaschieren, die eben hier ausgelöst wird durch diesen Handelskrieg. Ja. Aber wie das dann auf Dauer funktionieren soll, das weiß ich natürlich auch nicht, denn jeder kommt irgendwann mal an seine Grenzen. Das Honor ViewPad 6 ist auch jetzt angekündigt, und zwar offiziell mit Preis und erstaunlicherweise gut. Das ist übrigens das erste Wi-Fi 6 Plus Tablet, das es gibt. Nicht schlecht. Und es gibt hier vier verschiedene Versionen. Und zwar zweimal mit nur Wi-Fi. Mit diesem tollen Wi-Fi 6 Plus. Cool. 6 GB RAM, 64 GB Storage für $310, wahnsinnig guter Preis. 6 GB mit 128 GB Storage für $352. Dann gibt es noch die 6 GB, 128 GB Storage 5G Version für $451. Also da ist eben Wi-Fi 6 Plus und eben 5G mit drin. Und die 8 GB Version, 256 GB Storage, 5G Version für, inklusive Keyboard, ja, das ist hier auch noch mit dabei, für 564. Auch einen Pencil gibt es dafür, für diese Geräte, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Pencil bei allen dabei, zusätzlich eben noch bei der größten Version mit Wi-Fi auch noch das Keyboard. Eine wunderbare Geschichte, wird produktiv einsetzbar sein, schätze ich mal, mit dieser doch ordentlichen Ausstattung, auch eine Mali G77 GPU ist da mit an Bord. Android 10 wird ausgeliefert werden, 10,4 Zoll Display und Kirin 985 Prozessor. Quad-Speakers sind da drin und vier Mikrofone. Ich schätze mal, da wird eben auch ein Smart Assistant integriert sein, so dass der auch immer gut versteht. Ja. Und hier ist ein 7250 mAh Akku ebenfalls mit an Bord. Kameras sind zwar relativ unwichtig bei Tablets, aber immerhin eine 13 Megapixel Kamera hinten und eine 8 Megapixel Front-Facing-Kamera für den Chat. Das ist ja nicht schlecht. Cool. So, dann, jetzt gucke ich jetzt mal, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, ich habe es wieder so lang gemacht. Oh, ich wusste ja, dass ich mich wieder hier verzettel. Okay, aber dann müssen wir halt, durch, dann müssen wir ein bisschen länger machen. Was kriege ich hier gesagt? Ja, Nachrichten. Dann komme ich nämlich jetzt mal zu den Community-Sachen. Ich gehe wie immer von hinten nach vorne durch. So, zunächst mal vielleicht eine Nachricht, die ich hier leider privat bekommen habe. Da wollte ich auch nochmal sagen, Leute, schickt die Nachrichten in die Community. Schickt mir die nicht privat. Ja, nicht privat schicken offline, sondern, wenn was ist, in die Community. Sache ist nämlich auch die, da löst sich gleich auch ein Teil dieser Nachricht auf. Aber ich lese einfach mal vor. Ich habe die Genehmigung eingeholt. Das ist nämlich auch so ein Problem. Wenn ihr mir privat schreibt, kann ich die ja nicht einfach vorlesen. Da muss ich erst nochmal rückfragen, ob ich die überhaupt vorlesen darf. Was ihr in die Community postet, werde ich vorlesen, weil das ist öffentlich. Ja? Okay. Ich lese das so vor. Hallo Rio, eigentlich bin ich nur stiller Zuhörer deines Podcasts. Jetzt muss ich aber mal was loswerden. Zuerst eine Kritik. Laien, gut und schön als Kommunikationsweg. Eine einfache E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme wäre aber auch nicht schlecht. Hab die nirgends gefunden. So musste ich erst Laien auf dem Smartphone installieren, aktivieren, das Browser-Plugin suchen, installieren und dann endlich im gewohnten Stil am PC schreiben zu können. Ich tippe ungern auf dem Smartphone längere Texte. Jetzt aber zum eigentlichen Grund. Ist Android langweilig geworden? Ja. Da kann ich nur zustimmen, da ich aber ein etwas älteres Xiaomi Redmi 4X mein eigen nenne und dieses diverse Möglichkeiten eröffnet werde, wenn man TWRP zum Laufen gebracht hat, kann ich sagen, ein Custom ROM ist allemal ein Blick wert, zumal ich so auch in den Genuss von Android 10 komme. Das XDA-Forum ist da immer ein guter Anlaufpunkt. Es gibt auch diverse Telegram-Gruppen. Möglichkeiten bieten die ROMs viele, zum Beispiel auch mehr oder weniger nützliche Zusatztools oder auch die von dir für Android 11 angekündigte Anpassung des Power-Buttons. Die Gefahr besteht natürlich, dass man die Entwicklung einfach mal eingestellt wird, wenn man allerdings bedenkt, dass das Redmi 4X im Mai 2017 rauskam und auf diese Weise noch mit aktuellen Sicherheitspatches versorgt wird, finde ich das schon beachtlich. Leider kann ich das von meinem Sony Xperia XZ1 Kompakt nicht behaupten, die ist sicher viel zu klein. Also mein Tipp, wenn man ein etwas älteres Smartphone zum Testen hat, einfach mal machen. Ubuntu Touch läuft übrigens auch auf dem Redmi 4X. Leider hat das Redmi 4X keinen NFC-Chip, sonst würde das wieder mein Hauptgerät werden, zumal ich gerade erfolgreich Akku und Display getauscht habe. Also, jetzt muss ich die in Etappen hier mal drauf eingehen. Ja, also zunächst mal das mit Laien, ja klar, das ist, das habe ich auch schon öfters gehört, da bist du nicht alleine, ganz klar. E-Mail-Adresse habe ich aus dem Grund nicht mehr, weil die Nachrichten sollen halt in die Community kommen, ja, und nicht mir per E-Mail. Ja. Viele Sachen können schon in der Community quasi beantwortet werden, da muss ich gar nicht mehr eingreifen, ja, und das ist auch ganz gut so. Die andere Geschichte ist jetzt mit diesem am PC-Tippen und so weiter, auch das ist immer wieder mal aufgetaucht. Ich meine, gut, wenn du am PC-Tippen willst, in Ordnung, ne? Gedacht ist es nicht. Gedacht ist es, dass man das die Community auch und so weiter am Smartphone macht. Ist ja auch ein Android, ist ja eine Android-Community. Da ist es dann naheliegend, dass man auch mit einem Android-Gerät oder mit irgendeinem Smartphone zumindest mal reinkommt in die Community und das dann eben dort schreibt. Ja, wenn man es natürlich auf dem PC haben will, muss man auch ein paar, durch ein paar Reifen springen, wie es immer so schön heißt, ne? Damit es eben auch mal funktioniert. Ist halt von der Natur der Sache klar, da wird es auch nie eine für alle zufriedenstellende Möglichkeit geben. Eine E-Mail-Adresse, wie gesagt, ist eine Geschichte, das habe ich vor Jahren gemacht, das mache ich nicht mehr, weil es zur Community nichts beiträgt. Ja. Und der nächste Teil von dem mit Android langweilig geworden, da habe ich auch nochmal letzte Woche ein bisschen reflektiert drüber und ich muss sagen, einen Schluck Energy trinken erstmal. Oh, heute reicht schon der Kaffee nicht mehr. Ja, also da muss ich dazu sagen, je mehr ich darüber nachdenke, desto deprimierender werde ich davon, ja, dass es offenbar im offiziellen Android-Bereich, das heißt im Google-Android-Bereich, so wenig Neues Aufregendes gibt. Und ich wüsste auch nicht, wie ich mich nochmal begeistern kann, hier mittelfristig, ja, oder kurzfristig, wenn jetzt Google das ultimative Ding rausbringt, ja, das, nehmen wir mal an, Android 11 wird das Nonplusultra, das Beste überhaupt, Wahnsinn, irre, toll, so toll wie seit 5 Jahren nicht mehr, ja. Dann gibt's immer noch die Sache mit den, mit dieser Erpressung, ja, Erpressungsgeschichte USA, China, ne, und so weiter, dass eben Android als Erpressungsmasse benutzt wird und ich werde nicht mehr zu einem Unternehmen wie Google zurückkehren, solange dieser Zustand anhält. Und politisch ist es noch frustrierender, da gibt es überhaupt gar keine Aussicht da auf Änderungen. Ja, viele sagen, ja, wenn Trump jetzt vielleicht nicht mehr gewählt wird, dann kann ich auch sagen, dann wird es mit dem Handelskrieg gegen China und die Anfeindung gegenüber Russland werden einfach so weitergehen, weil bei den Demokraten hier niemand gegen diese Sachen sind. Ja, die widersprechen zwar Trump viel, aber in der Sache gegen China und gegen Russland sind sich alle einig. Da kann es gar nicht schlimm genug sein. Und deswegen sehe ich das also nicht, dass es in absehbarer Zeit sich nochmal ändern wird. Ja. Das sind halt aber auch Sachen, die sind natürlich persönlich, ganz klar. Also ich kann das durchaus verstehen, wenn da jemand sagt, ach, das ist mir doch vollkommen egal, das interessiert mich nicht die Bohne, ja, was die dort machen. Hauptsache, die Google-Dienste laufen gut. Und das tun sie. Die Google-Dienste laufen gut. Ja, das muss man ganz klar sagen. Nur ich will es nicht mehr nutzen. Ja. Auch aus Datenschutzgründen mittlerweile, ja, weil ich eben, wenn ich kein Vertrauen mehr habe, dann gebe ich dort meine Daten auch nicht mehr hin. Ich gebe nur meine Daten zu Firmen, denen ich vertraue. Und das ist ja auch logisch. Ja. Mit den alternativen Betriebssystemen, das ist auch eine Geschichte, da habe ich mich auch immer mal wieder mit auseinandergesetzt. Es ist... Du sagst jetzt zum Beispiel hier, dass es einen Vorteil hat, dass die alten Geräte eben länger mit aktuellen Patches und so weiter versorgt werden. Das ist toll. Das ist wirklich toll, wenn man seine Geräte wirklich lange nutzt und nutzen will, was auch übrigens vernünftig ist. Ja. Aber bei mir ist es genau umgekehrt. Ich will die neuesten Geräte, die rauskommen, aber nicht mit den alten System, beziehungsweise mit dem Google-System. Ja? Ich möchte da Alternativen haben und das ist das Frustrierende daran, dass zum Beispiel eben so Ubuntu Touch, ich habe mir Ubuntu Touch auch angeguckt, ja, das wäre genial. Ich hole mir das Ugetel WP7, knall dort Ubuntu Touch drauf und ich bin happy. Ja? Theoretisch zumindest, ob dann eben die speziellen Funktionen, was ist mit der Infrarot-Nachtsichtkamera und so weiter, funktionieren die, ja, das sind lauter solche Kleinigkeiten, ja, die da eben Schwierigkeiten bereiten. Oder ich hole mir jetzt ein Huawei Mate 30 oder ein P40 oder na, P30, so, ja, irgendwas in der Richtung halt, ne, also neues Gerät von Huawei. Und will dort dann zum Beispiel eben Lineage OS drauf machen. Das geht nicht. Bis diese Geräte, wenn überhaupt die Geräte technisch unterstützt werden können, ja, ich sag nur Bootloader Unlock, ja, werden die von der Community unterstützt. Sehr unwahrscheinlich, dass ein Ugitel WP7 jemals mit Ubuntu Touch läuft, selbst wenn der Bootloader entsperrt ist. Dass das läuft, dass das portiert wird, ist, pff, da mache ich mir keine Illusionen, ja. Und genau das ist eben das große Problem. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann die Allianz zum Tragen, was Huawei ja in China da jetzt versucht aufzuziehen, um auch andere Firmen aufzuspringen auf ein alternatives Android-System, das auch momentan sich sehr dynamisch entwickelt, ja. Und das sehe ich auch mit großer Freude, dass sich das dynamisch entwickelt. Nur die Euphorie wird halt doch gedämpft, weil die Aussichten insgesamt auch nicht viel besser sind, dass ich jetzt Gerät XYZ auf einmal mit diesem alternativen System bekomme. Und genau da ist ja auch wiederum ein Problem. Diese alternativen Systeme, die laufen und die sind auch für spezielle Sachen ganz gut. Besser vielleicht sogar als das Original Android. Aber heutzutage gehört zu einem Ökosystem für jemand, der sein Gerät nutzen will, eben auch mehr dazu als nur das reine System und ein paar Apps. Ja, da müssen auch Dienste unterstützt werden. Ja, was soll ich zum Beispiel mit einem Gerät, wenn kein Spotify draufläuft? Ja, da muss ich auch wieder meinen Musikanbieter wechseln. Dann bin ich auch wieder drauf angewiesen, was läuft auf dem Gerät. Ja, Huawei hat es klar gemacht. Die haben einen Huawei Music Service gemacht. Ja, Videoservice. Gibt's auch in Deutschland. Einfach so haben die das auf die Beine gestellt. Ruckzuck, stellt euch das mal vor. Da haben andere Firmen Jahre gebraucht dafür. Machen die ruckzuck. Ja, und ich kann es nutzen. Das heißt, da ist sicher, also selbst wenn Spotify sagt, ne, wir bieten nichts mehr an für Huawei, ja, wenn Amazon sagt, wir bieten keine Filme mehr an, egal wer abspringt, Huawei bringt die Lösung. Ja, Maps, auch so eine Geschichte. Ja. Gut, da gibt es auch im Open-Source-Bereich zum Glück gutes OSM-Maps, OSM-End zum Beispiel, ja, sehr gut, nutze ich auch momentan. Aber auch hier gibt es dann wieder Alternativen, sogar zwei Stück von Huawei, Here Maps beispielsweise, und das soll auch noch von TomTom bald in Kooperation mit Huawei was entstehen und so weiter. Also da ist so viel noch mit dabei. Ja, Cloud-Dienste, Services, die eben auch plattformübergreifend sind. So wie du zum Beispiel sagst, du kannst jetzt zum Beispiel mit dem Chat auf dem Computer nicht verzichten. Du willst den unbedingt haben. Ja, für mich ist Chat am Smartphone. Ja, ich mach da nicht am Computer rum groß. Ja. Aber andere Sachen, die muss ich auf dem Computer haben und die will ich auch gar nicht auf dem Smartphone als Hauptanlaufpunkt haben. Das heißt, ich brauche da zum Beispiel mindestens einen Dienst, bei dem ich Dokumente bearbeiten kann, Datenbanken aufbauen kann, Files speichern kann, und zwar in rauen Mengen. Ja, da nützt mir nichts die 5 GB Almosen von irgendeinem super sicheren, tollen Dienst. Ja, da muss dann zum Beispiel bei mir jetzt P-Cloud beispielsweise drauf laufen, ja, wo ich 2 Terabyte Daten habe, ja, und fertig. Hoffentlich reicht es auch mittelfristig. Und so sieht es nun mal eben aus. Die Entwicklung geht weiter. Was gestern bei mir, ich habe mich ja lang gesträubt, überhaupt HD-Videos aufzuzeichnen. Ich habe immer gesagt, 720p reicht vollkommen aus. Fertig. Und beim Smartphone mag das auch durchaus stimmen. Ja, 720p auf dem Smartphone, perfekt. Ja. Aber die Entwicklung ist schon so, dass heute der Mindeststandard 1080p-Videos sind. Ja. 4K stark im Kommen, 8K gibt es bereits ebenfalls schon. Und dann kannst du vorstellen, was da für Datenmengen anfallen, die alleine schon die Videos in die Cloud übertragen werden müssen. Ja, so sieht's aus. Ich mache vieles mit lokalen Lösungen, aber ich brauche immer auch Schnittstellen zu meinem Computer, wo ich ganz easy und frei hier mit beiden Geräten auf eine Datenbank zugreifen kann. Ja. Ihr könnt es jetzt noch stundenlang im Einzelnen erklären, ja, warum das so ist, aber ich kann es vielleicht auf einen Nenner bringen. Ich sehe mich selbst als Power-User, aber als fauler Power-User. Das heißt, es muss funktionieren. Ich will ich setze Sachen voraus, dass einem die Haare zu Berge stehen, ich die beste Technik, ja, die beste Power ist gerade so ausreichend für das, was ich mache, ja, aber es muss einfach sein. Es nützt mir nichts, wenn ich für eine Datenübertragung vom Computer zum Smartphone auch nur eine Minute brauche. Das geht gar nicht. Ja? Das muss automatisch passieren. Ein kleines Beispiel, was mit dem Smartphone nichts zu tun hat, aber ich habe zum Beispiel ich mache zum Beispiel auch mit Amazon Echo hier rum. Mein ganzes Haus ist automatisiert. Ja? Und das sage ich dann zum Beispiel seit einiger Zeit, ne, Schlafenszeit, wupp, und dann geht meine ganze Wohnung aus, alle Lichter werden ausgeschaltet, der Herd wird abgeschaltet, falls ich irgendwas mal vergessen habe oder so, ja, alles wird dicht gemacht, ne, und so weiter und so weiter. Und dann wird zum Entspannen, ja, so eine Playlist auf Spotify gespielt zum Einschlafen. Wollte ich heute den von der Playlist mal weg und wollte einfach nur, weil ich das total genial finde, dieses Warp-Kern-Geräusch, ja, das Geräusch vom Warp-Kern aus Star Trek, ne, das soll beim Schlafen im Hintergrund gehen. Also ich weiß nicht, wie die Offiziere die Offiziere bei Star Trek überhaupt wach bleiben können auf der Brücke oder vor allem im Maschinenraum, wo dieses Warp-Kerngeräusch ist, da ratze ich sofort ein. Ja? So, das ist aber ein Skill. Und bei einem Skill kann man nicht automatisch festlegen, wann der beendet werden soll. Also man kann nicht in den Routinen einen Sleep-Timer einstellen. Es ist für mich nicht akzeptabel, dass ich das nicht in einer Routine festlegen kann, ja, und einfach nur Schlafenszeit sagen kann. Jetzt müsste ich sagen, Sleep Timer einstellen auf 1,5 Stunden und dann Schlafenszeit oder umgekehrt. Geht gar nicht. So faul bin ich und so engstirnig bin ich auch bei diesen Sachen. Und deswegen sind eben solche Speziallösungen oft nicht greifbar, und das nehme ich dann auch als Indikator für den Mainstream-Markt, dass erst wenn sowas dann eben auch mich zufriedenstellt, dass es dann eben auch erst den Mainstream zufriedenstellt. Ja? Ich denke, damit liege ich auch nicht ganz so falsch. Das ist halt sehr frustrierend. Deswegen setze ich meine Karten momentan auf Huawei. So, jetzt habe ich aber ganz schön ausführlich geantwortet. War ja auch eine große Info oder eine große Nachricht. Danke dafür übrigens. Bitte schreibt das nächste Mal sowas doch in die Community rein. Da können es auch die anderen in der Community sofort sehen. Und das ist viel, viel effektiver und schöner. Da hätten vielleicht jetzt andere auch noch viel, viel hier dazu sagen können, noch schon bevor eben diese Sendung jetzt stattgefunden hat. Das hätte ich gerne auch mit einflechten. Ne? Deswegen auch mag ich das gar nicht so per Mail oder sowas, sondern in die Community. Das ist die Anlaufstelle, wie ich immer so schön sage. Gut, dann war da noch was vom Andreas. Das waren ein ganzer Haufen Meldungen hintereinander. Es ging da auch um diese Fehlfarbendarstellungen von den Displays, ja, was mich ja immer wieder aufregt. Hm? da gab es auch jetzt eine Meldung, dass hier Geräte abstürzen können mit einem Wallpaper, das eben falsches Farbprofil integriert hat. Da habe ich mir ein Lachen wirklich nicht verkneifen können. Ja. Ich mag halt auch Standards, ne? Und wenn eben mal das Standard von den Filmstudios genutzt wird und auch am Computer eben auch verbreitet ist, dass dann eben solche LCDs und AMOLEDs mit Kalibrierung kommen, die mir vollkommen unverständlich sind, ja, wo dann auch garantiert ist, dass das Bild am Computer komplett anders aussieht als an eurem Smartphone, dann ist es nicht cool. Vor allem, wenn man eben mehrere Geräte nutzt. Klar, wer nur am Smartphone sich die Bilder anguckt, der wird begeistert sein. Der sagt, ach, die Bilder sind genial. Wenn der die Bilder dann am Computer sieht, ist er mega enttäuscht, weil, oh Gott, wie sehen die, sind voll blass. Ja, na klar, weil sie vorher schon schlecht aufgenommen wurden und die Leute trotzdem zufrieden waren, weil sie gesehen haben am Display, oh, wie schön leuchten die Farben doch sind. Sie sind aber falsch. Und da schreibt auch der Andreas, ja, manche OLEDs übertreiben da eindeutig, tut mir direkt in den Augen weh. Hatte das bei mir auch deaktiviert, aber günstige LCDs bekommen das scheinbar nicht mal sRGB hin. Der Unterschied ist auffallend. Klar, natürlich, dieses subjektive Gefühl mit diesem Farbstich ist übrigens vorhanden, wenn man OLEDs gewohnt ist oder eben so ein Farbprofil, das überzieht, gewohnt ist und stellt dann um, denkt man, oh, das hat ja voll den Braunstich. Nein, das ist normal, das ist das richtige Farbprofil. Nach 10 Minuten fällt euch das gar nicht mehr auf, ja, weil das echt ist. Ja. Weiter schreibt Andreas, aber immerhin hat es 64 Gigabyte RAM, also das ging noch um ein anderes Smartphone. Einige meiner Verwandten hatten noch 8 Gigabyte internen Speicher, da hilft dann nur Neukauf. Auslagern führt zu nichts, weil spätestens nach x Wochen der Speicher wieder voll ist. Smartphones mit 8 Gigabyte internem Speicher, wie die günstigen Geräte von Samsung, sind immer ein Verbrechen. Schon beim Neukauf vor 5 Jahren. Speicher nicht RAM. Ja, absolut, richtig. Auch hier muss ich sagen, es ist mir unverständlich, wie immer noch. Ich habe letztens auch wieder bei einem Discounter gesehen, dass da Smartphones verkauft werden. Leute mit Android 7, ja, das war sogar Android 5, das müsst ihr euch mal vorstellen. Technischen Daten, wo ich sagen kann, aber warum? Ja. Zu einem Preis übrigens, wo man wirklich schon ein vernünftiges Midrange-Gerät heute bekommen würde, mit allem drum und dran. Ja, und da muss man halt auch klipp und klar sagen, da ist auch der Handel natürlich mit Schuld. Es wird besser langsam, ja, weil auch mittlerweile vom Gesetzgeber her ausgedroht wird, ja, EU-weit übrigens, dass hier total veraltete Geräte nicht mehr einfach so als neuwertig verkauft werden dürfen. Ja, die müssen dann irgendwie wohl speziell deklariert werden bald und einige schrecken davor jetzt schon zurück, was ich als auch sehr begrüße. Die Sache mit dem Marketing, was ich erwähnt habe mit den Xiaomi-Geräten, warum die jetzt so hier auftauchen auf einmal, ja, auch das ist eine Sache. Da schreibt Andreas, weniger Marketing, bla bla, sich selbst in höchsten Tönen loben, sondern nüchterne Tests, ja, das ist ein Artikel vom Standard verlinkt, da war ein Test wegen der Spracheingabe vom iPhone im Vergleich zu eben dem Google Assistant mit Android, und da hat das iPhone wirklich übelst abgeschnitten. Ich weiß nicht genau, ob man das jetzt so pauschalisieren kann. Es kommt sehr stark auf die verschiedenen Regionen auch an. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde dort in Deutsch getestet, schätze ich mal. Und da gibt es ja ganz große Unterschiede. Also Firmen legen oft mehr oder weniger Wert auf Regionalisierung, ja, was manche Tastaturen sich leisten an Worterkennung beispielsweise. Sobald man deutsche Worte benutzt, ist einfach unglaublich, ja. Anderes Wort finde ich dann nicht mehr dafür. Und ebenso ist es auch mit der Spracherkennung, das habe ich auch schon mehrfach gemerkt. Ich habe ja mal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, habe ich mal Google Assistant als statt den Amazon Echo gehabt, und zwar überall hier in der Wohnung, ne? Und zwar in Englisch. da ging alles perfekt. Perfekt. Wunderbar. Alles spitzenmäßig. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Also ich konnte leise reden und konnte Befehle geben. Die wurden einwandfrei verstanden. Wunderbar. Da, trotz dem eventuell vorhandenen Dialekt beim Sprechen von Englisch, ja, Texas-Dialekt bei mir noch ein bisschen, ne, vorhanden. ja gut. Trotzdem hat es wunderbar funktioniert. Dann habe ich mal die glorreiche Idee gehabt, ich schalte das auf Deutsch um. Leute, dann hat gar nichts mehr richtig funktioniert. Was der Google Assistant mich verstanden hat, das ist unfassbar gewesen. Und dann habe ich auch beschlossen, das mache ich nicht mehr. KI hin, KI her, da pfeife ich drauf. Ich will einfach nur meine Geräte steuern. Ja? Und das muss funktionieren. Und zwar jedes verdammte Mal. Ja? Ihr glaubt gar nicht, wie schlimm das ist, wenn auch nur nach 5 Monaten einmal nicht funktioniert, ja, dann sagt man normalerweise, ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, aber wenn ihr in 5 Monaten einmal schlafen geht und ihr müsst euch dann, wenn ihr schon müde seid und einfach nur das Licht ausschalten wollt, ja, euch dann rumschlagen mit dem Assistant, bis der endlich das macht, was ihr wollt. Und ihr seid dann wieder hellwach und ihr habt dann deswegen die Hälfte von der Nacht keinen guten Schlaf. Dann ist auch das eine Mal in 5 Monaten zu viel. Das sind eben Sachen, die müssten funktionieren und zwar immer. Und das ist eben beim Assistant nicht mehr gegeben gewesen. Und deswegen habe ich komplett alles umgestellt auf Amazon Echo. Bei dem ist es so, bis vor wenigen Wochen war es. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Rede ich vielleicht nochmal mit drüber. Aber immerhin immer noch besser, viel, viel besser als der Google Assistant bei mir in Deutsch. Ich kann mir gut vorstellen, dass das iPhone bezüglich der Sprache vielleicht dann noch größere Schwierigkeiten hat als der Google Assistant, weil Apple ist eine Firma, die noch weniger Wert legt auf Fremdsprachen, als Google das tut. Ja? Man hat zwar manchmal das Gefühl, niemand kann weniger Wert auf Fremdsprachen als Google legen, aber ich glaube, das ist falsch. Das ist nur deswegen nicht so perfektioniert, die Fremdsprachen bei Google, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht können. Da fehlen einfach die Muttersprachler bei den entsprechenden Firmen mit auf entsprechenden einflussreichen Positionen, um dann hier damit zu sagen, hier Leute, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Ja? Das muss funktionieren. Auch wenn dadurch vielleicht ganze Entwicklungen verzögert werden. Und das ist eben genau das Problem bei diesen ganzen Dingen. Und das merkt man auch bei der Texterkennung. Egal, ob jetzt Gboard oder noch schlimmer bei vielen anderen Tastaturen, ja, mit der Worterkennung. Ich meine, wenn ihr gut Englisch könnt, probiert es mal aus. Stellt eure Texterkennung, eure Tastatur, schaltet Deutsch ab. Nur Englisch. Ihr werdet nach kurzer Zeit, wenn ihr dann schreibt, ja, und auch eure persönlichen Vorlieben dann, also vorgeschlagen wird, ich kann euch sagen, ihr könnt wirklich ganze Sätze schreiben, wo ihr nur das Wort am Anfang schreibt und diese Tastatur erkennt, was ihr schreiben wollt. So gut ist die Erkennung bei Gboard in Englisch. Und genauso gut, wie sie im Englisch ist, so schlecht und selten funktioniert das eben in Deutsch. Ja, und das sind eben diese Geschichten. Ich meine, ich kann es denen auch nicht verdenken. Das sind amerikanische Firmen, die müssen für den amerikanischen Markt arbeiten. Vielleicht sollte es mal eine deutsche Firma geben, die für den deutschen Markt arbeitet und nicht für den englischen Markt, englischsprachigen Markt, dann wird es vielleicht auch mit einer vernünftigen Tastatur klappen, aber es ist halt nicht ganz so einfach heutzutage. Sind das, wie eben auch bei den alternativen Betriebssystemen, da steckt so viel dahinter. In Wirklichkeit werkeln für das Gboard eben auch wirklich Rechenzentren nur dafür, damit die Texterkennung perfekt ist. Ja. Aber die arbeiten eben für die perfekte englische Erkennung, nicht für die perfekte deutsche Erkennung. Dann zu den Cloud-Diensten schreibt ebenfalls Andreas noch einen Link, cloud.tab.digital, kostenlos 8 GB Nextcloud, soeben an macOS, iPhone, Elementary OS, Windows installiert, benutze ich, um meine KeePass-Datenbank zu synchronisieren. KeePass-Datenbank synchronisieren, schlechte Idee. Sehr schlechte Idee, vor allem über Nextcloud. Mach's nicht, ja, aber Nextcloud an sich, ich hab's mal probiert. Also nicht bei der Firma, nicht, dass die Firma sich jetzt da angesprochen fühlt, das war wo ganz anders, aber da habe ich das probiert, bei einem, der auch sehr viele Lorbeeren bekommen hat. Ich muss sagen, ich war mega frustriert, null Support, grundlegende Dinge haben nicht funktioniert, ich setze halt mal ein paar Sachen als grundlegend voraus und die haben eben bei Nextcloud so nicht funktioniert. Da müssten Plugins noch in Nöcher installiert werden, wo ich wiederum keinen Support bekommen habe, die auch nicht richtig funktioniert haben und deswegen war die einzige Konsequenz, ich habe sofort wieder gekündigt, ja, und habe das sofort gelassen, das war's dann. Und da wurde mir halt auch klar, dass Nextcloud jetzt meine Bedürfnisse nicht abdecken kann. Ja, ganz klar. Hier schreibt Andreas, Grund für den Wechsel zu Nextcloud war die miserable OneDrive-Unterstützung in Elementary OS. Selbsthosten kam nicht in Frage, weil ich die Fritzbox, weil die Fritzbox keine DMZ unterstützt und ich nicht mein internes Netz angreifbar machen möchte. Außerdem hat mich hierüber wegen fehlender lese ich gar nicht vor. Ja. Ja. Aber ja, ich meine, die Geschichten sind natürlich auch, wie setzt man eine Cloud ein? Ja, für was braucht man das, wenn man nur Files jetzt zum Beispiel hochladen, runterladen, dann ist Nextcloud bestimmt super, aber ich wollte damit halt auch mehr machen, ich habe mir da mehr davon versprochen, ja, das Bearbeiten von Files beispielsweise, ich wollte da eine Alternative zu den ganzen Google Docs beispielsweise haben und das ist also kläglich gescheitert. Ja, kläglich gescheitert. Die ganzen Plugins, die da angeboten wurden, war katastrophal. Und wie gesagt, von einem funktionierenden System konnte man da gar nicht sprechen. Und deswegen, das kann ich auch, und zwar auch sehr, sehr gut, zum Beispiel mit dem P-Cloud machen. Dann kriege ich auch Unmengen von Speicher für einen kleinen Preis. Und dann hat sich die Sache auch gut erledigt. Zusätzlich wegen dieser Synchronisation von der KeePass-Datei. Ja, die KeePass-Datei ist zwar schon gut geschützt, aber ich würde sie trotzdem nicht über, naja, sagen wir mal so, relativ schlecht geschützte Dienste machen. Da möchte ich jetzt nichts unterstellen, ja, weder der Firma, die das anbietet, noch Nextcloud, der Nextcloud-Entwicklertruppe, aber da fehlt eine wirklich sichere Verschlüsselung und das bedeutet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo die Firma selbst die Keys nicht mehr hat, ja, so dass noch eine weitere Schutzebene drin ist. Und da gibt es zum Beispiel bei verschiedenen Anbietern Lösungen. Erstmal generell ist es eine schlechte Idee, so eine KeePass-Datei überhaupt über die Cloud zu synchronisieren. Eine der wenigen Sachen, die ich noch hier trotz dem ganzen Stress, ja, lokal synchronisiere, nämlich die Passwortdatei von meinem Passwortmanager. Aber wenn man dann sowas schon macht, dann vielleicht auf Diensten, die eben noch zusätzliche Verschlüsselungsebene bieten, wie eben beispielsweise das P-Crypto von P-Cloud. Das ist quasi ein Container in der Cloud, die eben Ende zu Ende verschlüsselt und da kann auch nichts mehr entschlüsselt werden. Ja, ich weiß zwar nicht, wie lange es den Dienst noch gibt. Also in Australien wird er wohl nicht mehr funktionieren, weil da ist es ja verboten, ne? Sozusagen durch dieses Gesetz, was ich vorhin schon erwähnt habe. Aber ansonsten geht es eben noch. Was man natürlich auch machen kann, bei Nextcloud beispielsweise, damit relativiert sich das natürlich auch wieder. Man kann quasi auf dem Computer und Smartphone Sachen installieren, die eben die Dateien oder einen Container quasi vorverschlüsseln, nochmal verschlüsseln mit einem Schlüssel, der eben nur auf den Geräten liegt und sonst nirgends, dass da eben dann diese Übertragung wieder gemacht werden kann. Ne? Okay. Wie es dann allerdings mit der Synchronisierung aussieht, weiß ich auch nicht. Gut, da sind wir dann auch durch mit den Community-Nachrichten. Jetzt müssen wir mal gucken, ist bestimmt schon haarsträubend. Jawohl, 1 Stunde 30 Minuten, das wird ja immer besser. Jetzt komme ich zu den Apps der Woche. Ja, ihr habt es richtig gehört, nicht zu der App, sondern zu den Apps der Woche. Denn ich bin mal wieder im Amiga-Fieber. Ne? Ich habe hier schon meinen XFCE-Desktop auf Amiga-Style umgemünzt, ja, also ich fühle mich schon fast wieder wie beim Amiga, sehr gut, ja, sehr gut. Falls ihr jetzt sagt, was Amiga, ja, das ist das fortschrittlichste Computersystem überhaupt, ja, wenn man diese Entwicklung fortführen würde, ja, also war der Entwicklung am PC etwa 5 Jahre voraus, mindestens 5 Jahre voraus, in manchen Gebieten sogar 10 Jahre, ja, war irre, aber nun gut, oder nein, es müssten sogar fast 20 Jahre voraus gewesen sein, denn einige Sachen, was Amiga schon konnte, ist erst vor nicht allzu langer Zeit integriert worden in bestehende aktuelle Systeme. Ja. Ist schon ziemlich traurig, ja. Wenn man jetzt von dort aus die Entwicklung fortführen würde, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie die Welt heute aussehen würde. Und durch diese unglücklichen Gegebenheiten, durch Missmanagement bei Commodore damals, ja, wurde dieses Zukunftssystem verschwand einfach so. Und es war damals ein Drama. Ich habe mich in die Steinzeit zurückgesetzt gefühlt. Ich habe mich auch sehr lange geweigert, auf den PC umzusteigen. Ich habe mir die Geräte angeguckt und habe gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja furchtbar. Ja, also. Und deswegen habe ich da auch könnte ich jetzt auch lange drüber erklären, aber ich sag nur eins, also während die einen noch in den DOS-Boxen gearbeitet haben, haben die anderen schon präemptives Multitasking mit einer super grafischen Oberfläche gehabt, die ihresgleichen suchte. Und für mich war das damals wie eine, also wie ein Rückschritt, so ein 10 Jahre zurück in der Zeit, ne? Die Anfänge der Computertechnologie, aber egal. Deswegen, das flammt mal wieder auf, weil ich auch eine Dokumentation gesehen habe, ne? dann flammt da alles wieder auf. Die war noch nicht mal so gut, aber die hat mich eben wieder richtig daran erinnert und hat mich auch richtig frustriert und sauer gemacht, dass es damals so passiert ist. Das ist die Doku von Dave Haney, einer der Mitentwickler der Amiga-Reihe. Und die hieß nochmal, Deathbed Vigil heißt diese Doku, und die ist kostenlos auf YouTube legal zu finden, hat Dave Haney die persönlich veröffentlicht, die gab es vorher nur auf Video und so, gibt schon eine Zeit lang, ich habe das irgendwie verpasst, aber die habe ich mal genau angeguckt jetzt und ja, deswegen, ja, wie gesagt, musste ich hier was tun, ja, und XFCE, ne, als Amiga, ja, das ist klar, ja. Hier wird bei mir auch kein Terminal mehr geöffnet, sondern die Amiga-Shell. So. Und auf Android bin ich da natürlich dann auch auf die Suche gegangen, hab mal geguckt, was kann man da noch vom Amiga-Universum retten, und ich habe einiges gefunden, ja. Angefangen mit dem Amiga Live Wallpaper mit der epischen Disk-Einlege-Animation, ja, die ihr natürlich auch als Hintergrundbild auf eurem Android-Smartphone angucken könnt, aber das nur so als Schmankerl. Interessanter ist da schon der UAE for ARM. Und zwar ist das ein kompletter Amiga-Emulator für euer Smartphone. Emulation umfasst von dem Original Amiga 1000 bis zu dem 68040 Prozessor mit FPU auch, ja, und da könnt ihr auch das Maximale rausholen aus eurem Smartphone beziehungsweise aus der Amiga Emulation. Da könnt ihr alles so einstellen, dass ihr eben zum Beispiel die FPU von eurem Gerät benutzt und auch die CPU Speed schnellstmöglich ist, ja. Somit habt ihr wirklich dann manche Anwendungen extrem beschleunigt. Klar, die Entwicklung ist hardwaremäßig natürlich sehr weit vorne gegangen. Von daher ist natürlich eine Softwareentwicklung selbst auf dem Smartphone mittlerweile sehr, sehr gut hinsichtlich dessen. Auch ein CD32-Support gibt es hier. Ist wirklich umfangreich, was ihr hiermit machen könnt, und viele Programme laufen hiermit einwandfrei. Die Mausunterstützung ist natürlich hier ein kleines Problem. Da gibt es aber Möglichkeiten in den verschiedenen Desktop-Modis, die ihr an euren Smartphone nutzen könnt, wenn ihr also so einen Desktop-Adapter habt, um euer Smartphone direkt an den Monitor anzuschließen mit Maus-Support und so weiter, dann wird aus dem Teil wirklich ein richtig genialer Amiga-Computer. Coole Sache. Vielen Leuten geht es aber bei Amiga hauptsächlich eben um die Musik. Und die Amiga-Mod-Player waren ja da legendär. Die haben auch richtig Einfluss genommen auf die Musikszene und haben diese Musikszene auch nachhaltig verändert. Jeder kennt die SID-Tunes von den C64-Geräten. Die haben heute auch einen Einschlag gewonnen in der Musik, aber die Amiga-Musikproduktion hat tatsächlich direkte Auswirkungen gehabt auf die Musikszene der 80er, 90er. Und darüber hinaus, ja, die Entwicklung also maßgeblich mitbestimmt. Da gibt es viele Titel, die man erwähnen könnte. Hardsequenzer beispielsweise hat ja sogar eine eigene EP rausgebracht, die Amiga-EP mit dem legendären Song Brain Crash. Ja. Wie sind wir da abgegangen in den Diskurs? Richtig cool. Und auch verschiedene andere Gruppen, wo es auch immer wieder Diskussionen gibt, wo es die Leute nicht mehr wissen, ja, die hatten Amigas eingesetzt, na, wird oft, ich muss es leider sagen, wird oft leider verdreht, auch von den damaligen Atari-Usern, ja, das war so eine Feindschaft, anscheinend muss es in jeder Epoche, muss es ja so eine Feindschaft geben, na, und damals war es Atari gegen Amiga, ja. Heute ist es PlayStation gegen Xbox, ja, Android gegen iPhone. Das muss es wohl immer geben. Die Leute müssen sich wohl immer polarisieren. Das ist halt so. Da wird es oft so verfälscht auch dargestellt. Das muss man ganz klar sagen. Vermutlich auch von beiden Lagern. Ja, aber legendär war auch beispielsweise die Gruppe 16-Bit. Ja, Hintergrund stand da ja auch Sven Feth. Und da sind auch etliche Lieder, die klar belegen, dass es hier einen Amiga-Einfluss gab. Hier bei Spotify ist beispielsweise immer noch das legendäre Album zu finden von 16-Bit. Ja, ich weiß, ich schweife schon wieder ab, aber ich muss es euch trotzdem sagen. Da könnte ich halt noch nicht schlafen, wenn ich das nicht sagen würde jetzt. Den Titel kann ich mir einfach nicht merken, obwohl ich den schon oft genug gehört habe. Und da muss ich gerade mal gucken. Mensch, warum hat denn der das? Ich hab das doch in der Library, das höre ich doch ganz dauernd hier. Wieso zeigt er mir das nicht sofort an? Was soll denn das? Ja, da seht ihr mal, ne? Also Spotify zeigt einem auch nur noch das, was sie wollen. Ne? Das ist halt der Flug von dem Ganzen. Wenn man eben sowas hat. So, ich weiß nicht, ist es aber jetzt, ist die, ah ja, hier ist, ah, hier ist es aber gut versteckt, ne? Genau, das Album war Inaxi CV. Ja, genau. So ist es als 16-Bit. Da war zum Beispiel das berühmte Song Max Flight drauf. Ja. Und Too Fast to Live beispielsweise. Und ich glaube, bei Max Flight war es auch, wo der legendäre Satz dann, dieser Demo-Satz daraus kam. Allerdings wurde nachgesprochen, das hat man in dem Amiga-Wahn hat man es damals nicht gemerkt. Ja? Oder es gab mal eine Änderung. Ich habe leider das Originalalbum nicht mehr. Das habe ich auf Vinyl gehabt. Ja. Und da weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich war immer der Überzeugung, dass das die Originalsprachsynthese vom Amiga war. Ja? Weil das auch der berühmte Satz war. This is Amiga speaking. Ja? Um den Sound, Stimmenprozessor, um die Stimmensoftware des Synthesizer zu demonstrieren, ja, und das wurde genutzt in dem Lied, und das war aber dann nachgesprochen, ja, also heute höre ich es auf jeden Fall, ne, dass es nachgesprochen ist. Dennoch, da sieht man es eindeutig, wo die Musikproduktion hier ihren Anfang nahm. Und deswegen habe ich natürlich hier auch einen Amiga-Mod-Player, um jetzt endlich zum Punkt zur App der Woche zu kommen, ja, zu der dritten App der Woche, sozusagen der Amiga-Mod-Player. Der hat es in sich, der spielt alle populären Formate ab, 4 bis 32 Channels, ja. Da ist zum Beispiel hier für Pro-Tracker, Soundtracker, Noise-Tracker und so weiter. Ich hoffe auch, dass der Octalizer mit unterstützt wird, weil mit dem Octalizer habe ich damals etliche Songs gemacht tatsächlich. Ich habe die Octalizer-Dateien noch, aber ja, die Player sind rar gesät. Ich habe mich damals halt für den Octalizer entschlossen, weil der den fand ich am besten eben. Ne? Das hat man davon, wenn man nicht bei den Standardprogrammen bleibt. Ne? Tja, aber so war man halt. Und dieser kann eben hier jede Menge Sound abspielen und zwar auch exakt und genau. Und es werden hier auch hier viele Soundtracker-Files zu finden sein im Netz mittlerweile. Sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, auch hier ist Hartsequenzer weit vorne. Ihr könnt ja auch mal gucken, der hat noch viel, viel mehr gemacht, außer der Amiga-IP. Die Songs findet ihr auch in verschiedenen Listen als Amiga-Mod-Files. So, somit haben wir also das Package UAEA Vorarm, der Amiga-Emulator, der Amiga-Mod-Player, um die Sound-Files abzuspielen. Und das Amiga Live Wallpaper, um den letzten Kick aus eurem Smartphone rauszuholen mit einer schicken Diskettenanimation vom Amiga. Die Links, da komme ich jetzt dazu. Weil wir sind am Ende vom Uncast für diese Woche. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, Line Community The Netcast, ja, dort könnt ihr alles loswerden. Und dort findet ihr auch die Links zu den verschiedenen Themen von heute und natürlich auch zur App, zu den Apps der Woche. Sehr wichtig diesmal. Alle im Play Store übrigens erhältlich und alle kostenlos. Ja, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Ja, so sieht's aus. Ist mal wieder an der Zeit vielleicht hier zu erwähnen mit den Sounds hier im Hintergrund, im Intro und Outro, dass ihr da mal wieder hört, von wem das ist. Das ist nämlich von Zero Project. Der macht immer noch aktiv Musik, sehr cool. Ja, der Titel ist Infinity. Den gibt es mittlerweile auch in verschiedenen Remixes. Ja, aber das ist der Original-Remix. Ja. Und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Damit sind wir am Ende und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.